Erster Gott sprach zu Hesekiel. Zweiter, du Mensch, sprich gegen die Propheten von Israel. Sie denken sich Lügen aus. Sag ihnen, hört auf Gott. Dritter Gott sagt, wehe den dummen Propheten. Sie hören nur auf sich selbst. Sie haben nichts von Gott gesehen. Vierter, die Propheten in Israel sind wie wilde Tiere. Sie leben in alten Ruinen. Fünfter, ihr habt die Löcher in der Mauer nicht repariert. Ihr helft Israel nicht im Krieg. Sechster, sie sehen falsche Dinge. Sie sagen, Gott hat das gesagt. Aber Gott hat sie nicht geschickt. Siebter, ihr habt Lügen gesehen. Ihr sagt, Gott spricht. Aber ich habe nicht gesprochen. Achter, Gott sagt, ihr sagt Lügen. Ihr seht falsche Dinge. Deshalb bin ich jetzt gegen euch. Neunter, Gott bestraft diese Propheten. Sie gehören nicht mehr zum Volk. Sie kommen nicht nach Israel. Zehnter, sie haben mein Volk belogen. Sie sagen, alles ist gut. Aber nichts ist gut. Sie bauen eine schwache Wand. Elfter, sag ihnen, die Wand wird fallen. Es kommt viel Regen. Es kommt Hagel und Sturm. Zwölfter, die Wand fällt um. Dann fragen die Leute, wo ist eure weiße Farbe? Dreizehnter, Gott sagt, ich schicke einen starken Sturm. Ich bin sehr zornig. Es kommt Regen und Hagel. Vierzehnter, ich mache die Wand kaputt. Sie fällt auf den Boden. Ihr sterbt dabei. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Fünfzehnter, mein Zorn trifft die Wand und die Lügner. Ich sage, die Wand ist weg. Die Lügner sind weg. Sechzehnter, das sind die Propheten von Jerusalem. Sie sagen, es gibt Frieden. Aber es gibt keinen Frieden. Siebzehnter, du Mensch, schau die Frauen an. Sie lügen auch. Sie denken sich alles selbst aus. Achtzehnter, Gott sagt, wehe diesen Frauen. Sie nähen Bänder für die Arme. Sie fangen damit Menschen. Neunzehnter, ihr lügt für ein bisschen Brot. Ihr tötet Menschen mit Lügen. Mein Volk glaubt euch. Zwanzigster, Gott sagt, ich nehme eure Bänder weg. Ich mache die Menschen frei. Sie sind wie Vögel. 21. Ich mache eure Tücher kaputt. Mein Volk ist wieder frei. Ihr habt keine Macht mehr. 22. Ihr macht gute Menschen traurig. Das ist eine Lüge. Ihr helft bösen Menschen. 23. Ihr werdet keine Lügen mehr sagen. Ich rette mein Volk. Dann wisst ihr, ich bin Gott.